dich ständig belügt. Glaubst du wirklich noch an dieses System, auch wenn um dich herum alles zugrunde geht? Siehst du unser Land? Hast du es noch nicht erkannt? Siehst du unser Land? Dann reich mir deine Hand. Kinder werden gequält und missbraucht, in den Straßen gemordet und geraubt. Sozialer Verfall und Arbeitslosigkeit, merkst du es nicht, es ist an der Zeit. Siehst du unser Land? Hast du es noch nicht erkannt? Siehst du unser Land? Dann reich mir deine Hand. Schau mir deine Augen in den Bundestag, dort schwingen sie Reden. Tag für Tag, deine Arbeit soll heute noch sicher sein, doch sie wissen es selbst, es ist nur noch ein Schein. Siehst du unser Land? Hast du es noch nicht erkannt? Reich mir deine Hand. Gegen ein System, das seine Gegner inhaftiert, das sich bespitzelt und kontrolliert. Siehst du unser Land? Hast du es noch nicht erkannt? Für deinen Widerstand.